Okay. Bernd ist über die Mobilvariante drin. Den müsste man mal eben hochziehen in den Raum. Ich hoffe mal, das klappt. Das klingt nach Autobahn. Ja, das klingt nicht gut. Andreas, weißt du denn da was über das Konzept, wer das erstellt hat? Und? Ja, dann schmeiß den Bernd mal wieder raus. Der stört ja nur hier. Ja, das Konzept stammt von Bernd, Claudia, Jens Ballerstedt und mir. Ja, so viel zu Mumble auf App ist eine super Idee. Vielleicht kann Claudia auch einmal kurz hochkommen, die hat das Ganze zusammengestellt. Hallo Bernd, falls du uns hörst, wir hören nur die Autobahn und deswegen schieben wir dich die ganze Zeit runter in den Zuhörer. Das ist nicht, weil wir dich nicht mögen. Die hat Vitalität, die hat zuständig gemacht auf Kanal. Wer hat die nicht gemeint? Auf Kanal, die aus Spanien, Karl-Heinz Hengemann, bis sie nach Deutschland zu kommen und wird jetzt wieder letzten Sex. Könnt ihr den mal runterschmeißen? Danke.